Ich bin Teil einer Macht mit unvorstellbar großer Kraft. Sie steckt in jedem, der es will und der sie achtet. Sie wächst im Kern deiner Brust, wenn du es nicht zerschneidest. Sie erstickt den Keimer des Frustes, wenn du es ihr erleichterst, ihre Schönheit zu entfalten wie die Sterne und Magie. Sie stellt ihren Schutz in deine Dienste, denn sie liebt dich und nur dich. Sonst niemand wird von ihrer Liebe bedacht, denn in dir selber findet sie ihr Haus und ihr Dach. Ich habe es oft gesehen und gefühlt, wie sie nach Hilfe schreit. Und auch schon habe ich sie misshandelt und es kam zu Streit. Trotz allem Stress war sie stets bereit, nie zu weit entfernt von mir und meinen Sorgen. Und hat mich bisher immer bekehrt, wenn ich zu driften begann. Nach falschen Seiten, in falschen Zeiten hatte ich nur ein Auge und sie gab mir das zweite. Und jedes Mal war ich dankbar und gelobte mich zu bessern. Leider bin ich nur ein Mann mit der Dummheit eines Menschen. Und so werden viele Jahre vergehen, in denen ich Scheiße baue. Doch ich weiß, es gibt was Schlaues, auf das ich vertraue. Dass mich niemals im Stich lässt und immer zu mir hält. Schön, dass es sie gibt, die Liebe und das Vertrauen zu mir selbst. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber es ist schön zu wissen, dass man leben kann, leben kann, leben kann. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber es ist schön zu wissen, dass man leben kann, leben kann, leben kann. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber es ist schön zu wissen, dass man leben kann, leben kann, leben kann. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber es ist schön zu wissen, dass man leben kann, leben kann, leben kann. Wohin es danach geht, weiß ich nicht, doch fange ich da bestimmt von vorne an und fühle mich unsterblich, wie ich es auch hier getan habe, bis ich dann mal merkte, wie schnell die Lebensgeister fliegen und andere beseelen werden, wieder andere verlassen werden, die dann vergehen, das nennt sich dann auf das Leben und scheint ganz normal. Für mich war es was Neues, dass ich auch sterben werde. Mir war es unerklärlich, wohin meine Eltern gehen werden, als sie mal sagen, dass sie nicht ewig mit mir verkehren. Ich dachte immer, sie wollen mich ärgern, ich war so traurig, aber jetzt weiß ich, dass es stimmt, denn ihre Haare sind grau, von ihrem Leben haben sich viele Sorgen und Nöte gesteckt. Deswegen hat sie ihre Liebe zu sich immer versteckt. Nur manchmal kam es zu Tagen, sie konnte es nicht länger ertragen, dass wir Kinder unsere wahren Eltern nicht haben. Und so habe ich gelernt, was wichtig scheint fürs Leben, jedes Mal daran zu denken, anderen Liebe zu geben. Und dafür muss man sich selber vertrauen und respektieren, ansonsten wird man hassen und sein Lebenswillen verlieren. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber es ist schön zu wissen, dass man leben kann, leben kann, leben kann. Ich weiß nicht,